Erster, das Wort des Herrn kam zu mir. Zweiter, Menschensohn, du wohnst mitten unter einem ungehorsamen Volk. Sie haben Augen, aber sie sehen nicht. Sie haben Ohren, aber sie hören nicht. Denn sie sind ein ungehorsames Volk. Dritter, Menschensohn, packe deine Sachen für eine Reise. Bereite deine Abreise am Tag vor ihren Augen vor. Du sollst vor ihren Augen von deinem Haus an einen anderen Ort gehen. Vielleicht verstehen sie dann, denn sie sind ein ungehorsames Volk. Vierter, trage deine Sachen am Tag vor ihren Augen hinaus. Am Abend sollst du vor ihren Augen weggehen. Du sollst gehen wie Menschen, die fliehen müssen. Fünfter, mache vor ihren Augen ein Loch in die Wand. Dann gehe durch das Loch hinaus. Sechster, trage deine Sachen auf der Schulter vor ihren Augen. Gehe im Dunkeln weg. Bedecke dein Gesicht, damit du das Land nicht siehst. Denn ich mache dich zu einem Zeichen für das Volk Israel. Siebter, ich tat, was mir befohlen war. Am Tag trug ich meine Sachen wie Reisegerät hinaus. Am Abend machte ich mit der Hand ein Loch in die Wand. Im Dunkeln ging ich hinaus. Ich trug es auf der Schulter vor ihren Augen. Achter, am Morgen kam das Wort des Herrn wieder zu mir. Neunter, Menschensohn, hat das Volk Israel nicht zu dir gesagt, was machst du da? Sie sind ein ungehorsames Volk. Zehnter, spricht zu ihnen, so spricht der Herr Gott. Dies ist eine Botschaft für den Fürsten. Es ist auch für alle Menschen in Jerusalem. Elfter, sprich, ich bin ein Zeichen für euch. Was ich getan habe, wird auch mit ihnen geschehen. Sie werden in ein fremdes Land gehen. Sie werden dort gefangen sein. Zwölfter, der Fürst in ihrer Mitte wird seine Sachen auf die Schulter nehmen. Er wird im Dunkeln weggehen. Sie werden ein Loch in die Wand machen, damit er hinausgeht. Er wird sein Gesicht bedecken. So wird ihn niemand sehen. Und er wird das Land nicht sehen. Dreizehnter, ich werde mein Netz über ihn werfen. Er wird in meinem Netz gefangen sein. Ich werde ihn nach Babel bringen, in das Land der Chaldäer. Aber er wird dieses Land nicht sehen. Dort wird er sterben. Vierzehnter, ich werde alle seine Helfer zerstreuen. Auch alle seine Soldaten werde ich überall hinschicken. Ich werde sie mit dem Schwert verfolgen. Fünfzehnter, dann werden sie wissen, dass ich der Herr bin. Ich werde sie unter die Völker zerstreuen. Ich werde sie in andere Länder schicken. Sechzehnter, ich werde nur wenige von ihnen retten. Sie werden nicht durch Schwert, Hunger oder Krankheit sterben. Sie sollen den Völkern von ihren schlimmen Taten erzählen. Dann werden sie wissen, dass ich der Herr bin. Siebzehnter, und das Wort des Herrn kam wieder zu mir. Achtzehnter, Menschensohn, du sollst dein Brot mit Angst essen. Du sollst dein Wasser mit Furcht trinken. Neunzehnter, spricht zum Volk des Landes, so spricht der Herr Gott über die Menschen in Jerusalem. Sie werden ihr Brot mit Angst essen. Sie werden ihr Wasser mit Schrecken trinken. Ihr Land wird leer und kaputt sein. Es wird nichts mehr geben. Das ist wegen der schlimmen Taten aller Bewohner. Zwanzigster, die Städte, in denen jetzt Menschen wohnen, werden leer sein. Das Land wird zur Wüste werden. Dann werdet ihr wissen, dass ich der Herr bin. 21. Und das Wort des Herrn kam wieder zu mir. 22. Menschensohn, was ist das für eine Redensart in Israel? Man sagt, die Tage dauern lange. Und was Gott sagt, wird nicht wahr. 23. Darum spricht zu ihnen, so spricht der Herr Gott. Ich werde dieses Sprichwort beenden. Sie sollen es in Israel nicht mehr benutzen. Sage ihnen, die Tage kommen bald. Und was Gott sagt, wird wahr. 24. Denn im Volk Israel wird es keine falschen Visionen mehr geben. Es wird keine Lügen mehr geben. 25. Ich, der Herr, werde sprechen. Was ich sage, wird geschehen. Es wird nicht mehr lange dauern. In euren Tagen, ihr ungehorsames Volk, werde ich sprechen und es tun. Das sagt der Herr Gott. 26. Und das Wort des Herrn kam wieder zu mir. 27. Menschensohn, das Volk Israel denkt, was er sieht, ist für ferne Tage. Er spricht über Dinge, die erst in langer Zeit passieren. 28. Darum spricht zu ihnen, so spricht der Herr Gott. Alle meine Worte werden nicht mehr lange dauern. Was ich sage, wird geschehen. Das sagt der Herr Gott.